Kundgabe 2909. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.10.1943. Einfluss der Lichtwesen auf willige Menschen. Das lichtvolle Geistige nimmt ständig Anteil an dem Werdegang des Unerlösten und übt auf dieses seinen Einfluss aus. So sind auch die Menschen von Wesen umgeben, die dem Lichtreich angehören. Doch ob sie sich Gehör verschaffen können, hängt vom Willen des Einzelnen ab und von seiner Einstellung zu Gott und seinem Lebenswandel. Der gottferne Mensch wird nimmermehr den Lichtwesen und deren Einflüsterungen zugänglich sein, denn die Stimme der Welt wird sie übertönen. Ist aber der Mensch Gott verbunden, dann steht er auch in Verbindung mit den Lichtwesen und eröffnet sich deren geistigen Kraftströmen. Die Lichtwesen wissen um die Not der Zeit und sie suchen überall Aufklärung zu bringen. Sie bedienen sich des Öfteren der willigen Menschen, die nun sich angetrieben fühlen zu geistigen Gesprächen. Denn ihre Kraft, ihr Wissen können sie nur übertragen auf jene Menschen, die sich öffnen, das heißt, ihre Gedanken in geistige Regionen schweifen lassen. Solange der Mensch in Gedanken auf der Erde weilt, solange er also nur den irdischen Dingen Beachtung schenkt, können sich die Lichtwesen nicht gedanklich äußern, wenngleich sie in engster Nähe des Menschen weilen, der ihrem Schutz anvertraut ist. Sie beeinflussen zwar die Geschehnisse, sie führen Menschen zusammen oder hindern sie am Zusammenkommen und greifen in die Schicksale der Menschen ein, oft sogar sehr schmerzlich, weil sie nur das eine Ziel damit verfolgen, sie zu gedanklicher Tätigkeit anzuregen, um dann ihren gedanklichen Einfluss geltend machen zu können. Denn ihr Wesen ist Liebe, und diese Liebe veranlasst sie zu unermüdlichem Wirken, um den noch unfreien Seelen zur Freiheit des Geistes zu verhelfen. Und darum ist es ihnen besonders willkommen, wenn sie auf Erden geistige Mitarbeiter haben, Menschen, die Gott verbunden sind und dadurch schon in der Erkenntnis stehen und jede Gelegenheit nützen, um mit ihren Mitmenschen über geistige Dinge zu reden. Denn nun können auch sie sich einschalten in den Gedankengang des Fragenden. Sie können ihm die rechte Antwort geben durch den Mund des Menschen, der ihnen dazu die Möglichkeit gibt. Denn ob auch die geistigen Lichtwesen über große Kraft und Macht verfügen, sie müssen doch auf Erden jene Gesetze beachten, die um der noch unreifen Wesen willen bestehen bleiben müssen und können nur im Rahmen des Natürlichen sich äußern, was auch der Fall ist, wenn ein Mensch spricht an seiner Stelle. Doch dieses Menschendenken muss ganz unter seinem Einfluss stehen, was auch durch dessen Einstellung zu Gott selbstverständlich ist. Gott selbst wirket an jenen Menschen durch seine Boten, durch die Wesen des Lichtes. So wie der Mensch sich in Liebe zu Gott auch seinem Willen unterstellt und also keinen Widerstand leistet, so Gott sich seiner bedienen will, um den noch unwissenden Menschen auf Erden zu helfen. Das lichtvolle Geistige ist daher stets in Erdennähe und insbesondere in der Nähe von Menschen, die mit dem geistigen Reich in Verbindung stehen, eben durch ihren Willen und ihre Liebe zu Gott. Und gemeinsam wirken sie nun mit diesen Menschen, um den irrenden Seelen zur Erkenntnis zu verhelfen, zur geistigen Freiheit. Amen.